Dann lesen wir miteinander Gottes Wort, Jesaja 1, die Verse 2 bis 7. Da mahnt Gott durch seinen Propheten Jesaja: Hört, ihr Himmel, und horch auf, du Erde, denn der Herr hat geredet. Ich habe Kinder großgezogen und auferzogen, sie aber haben mit mir gebrochen. Ein Rind kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Israel aber hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht. Wehe, sündige Nation, schuldbeladenes Volk, Geschlecht von Übeltätern, verderbenbringende Kinder. Sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israels verworfen. Sie haben sich nach hinten abgewandt. Wohin wollt ihr noch geschlagen werden, die ihr eure Widerspenstigkeit nur vermehrt? Meint durch die schon vorausgegangenen Gerichtsschläge. Ja, wohin wollt ihr noch geschlagen werden? Bisher werdet ihr immer nur noch halsstarriger. Das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist siech. Von der Fußsohle bis zum Haupt ist keine heile Stelle an ihm. Wunden und Striemen und frische Schläge, sie sind nicht ausgedrückt und nicht verbunden, noch mit Öl gelindert. Euer Land ist eine Öde, eure Städte sind mit Feuer verbrannt, euer Ackerland, Fremde verzehren seine Frucht vor euren Augen. Soweit. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, wir wenden uns heute dem aktuellen und höchst emotionsgeladenen Thema Zuwanderung zu. Gibt es da von christlicher Seite überhaupt etwas zu diskutieren? Ist nicht ganz selbstverständlich, dass Christen alle Menschen lieben, deshalb allen Menschen helfen? Und Zuwanderer, egal woher und welchen Glaubens, in unbegrenzter Zahl in Deutschland willkommen heißen müssen. So oder so ähnlich wird von kirchlicher und auch freikirchlicher Seite in diesen Tagen zuhauf argumentiert. Die Bibel predigt die Botschaft der Liebe. Wer Einwände gegen die Zuwanderung erhebt, der zeigt, dass er nicht liebt, zumindest nicht die Zuwanderer, und demnach kann er gar kein wirklicher Christ sein. Ein römisch-katholischer Priester in Norddeutschland hat deshalb Zuwanderungskritiker gar direkt aufgefordert, aus der Kirche auszutreten. An biblischen Belegen in Anführungszeichen für diese Sicht fehlt es natürlich nicht. Da wird auf das Liebesgebot, auf das Nächstenliebegebot ganz allgemein, auf das Gebot der Feindesliebe im Besonderen hingewiesen. Wobei ich mich frage, haben die, die das Letztere tun, auf die Feindesliebe hinweisen, bedacht, dass sie damit die Zuwanderer als unsere zumindest potenziellen Feinde bezeichnen? Der Hinweis auf den barmherzigen Samariter darf nicht fehlen und erst recht nicht die alttestamentlichen Bestimmungen zum Umgang mit dem Fremden. Die Fremdlinge sollst du nicht bedrängen und bedrücken, denn ihr seid auch Fremdlinge in Ägyptenland gewesen, 2. Mose 22. Oder der Herr hat die Fremdlinge lieb, 5. Mose 10. Wie kann man also bei einer solcher Wucht biblischer Belege anders als alle Herzen und Türen in Deutschland weit aufzureißen und alle Zuwanderer willkommen heißen, seien es nun echte Asylsuchende, Wohlstandstouristen oder auch muslimische Terroristen, schließlich sollen wir ja auch die Feinde lieben. Sagt Gottes Wort das wirklich? Zunächst halten wir fest, ja, Christen lieben alle Menschen. Ja, Christen lieben alle Menschen. Aus einem mindestens zweifachen Grund. Denn alle Menschen ausnahmslos sind von Gott zu seinem Ebenbild geschaffen. Jeder einzelne Mensch, ganz unabhängig von seinem Geschlecht, seiner Hautfarbe, seiner Rasse, hat einen einzigartigen Wert und eine einzigartige Würde, die ihn über alle anderen Geschöpfe des Universums hinaushebt. Wir Menschen sind von Gott sogar in der Ordnung höher gestellt als die Engel. Wir sind zu seinem Ebenbild geschaffen. Man kann es wirklich so sagen, wir sind mit einer einzigartigen Würde verliehen von Gott, die uns über alle anderen Geschöpfe des Universums hinaushebt. Nur Gott steht über uns, was die Würde, den Wert anbelangt. So sagt die Bibel. Das ist das Erste, von der Schöpfung her, mit einer ganz einzigartigen Würde versehen. Jeder Mensch, ob rot oder gelb oder weiß oder schwarz, und jeder Mensch ist von Gott geliebt. Das sehen wir in Jesus. Für jeden Menschen ist Jesus am Kreuz gestorben. Jeder Einzelne ist teuer erkauft, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit dem heiligen, teuren Blut Jesu Christi. Für jeden hat Jesus das Heil vollbracht. Für jeden stehen die Tore ins Himmelreich sperrangelweit offen. Nach Deutschland ist gar nicht so wichtig. Ob die Tore nach Deutschland für alle sperrangelweit offen stehen, das hilft ihnen für ein paar Jahre. Viel entscheidender ist, ob sie die Tore zum Himmel offen sehen, für sich persönlich. Nur ein Einschub. Jeden sollen wir deshalb aber einladen, dieses Heil anzunehmen, dass sie nicht eines Tages zufallen, wenn der Herr wiederkommt und viele draußen stehen. Alle sollen mit Jesus leben, heute schon auf dieser Erde und erst recht in der himmlischen Herrlichkeit. Alle, ob Deutsche, Franzosen, Russen, Syrer, Nigerianer oder was es sonst an Rassen und Nationen auf dieser Erde geben mag. Christen lieben alle Menschen. Heißt das aber auch, dass wir alle bei uns aufnehmen müssen? Sehr häufig kommt ja genau diese Schlussfolgerung, fast automatisch. Lasst mich den Sinn oder Unsinn dieser Frage an einem praktischen Beispiel veranschaulichen. Nehmen wir an, ich habe ein schönes Einfamilienhaus mit 100 Quadratmeter Wohnfläche samt Garten, einem Bad, einer Toilette, einem Fernseher und zwei Liegestühle im Garten. Nun sehe ich, in meinem Umfeld gibt es 10.000 Notleidende, die ich alle als Christ von Herzen liebe. Also lade ich sie ein, bei mir zu wohnen und sie an dem teilhaben zu lassen, was Gott mir geschenkt hat. 200 von ihnen kommen tatsächlich. Ich bin begeistert. Ich liebe diese Menschen. Ich will ihnen helfen. Jetzt sind sie da. Super. Ich bekomme sie auch alle in meinem Häuschen unter, eng nebeneinander gestellt oder dreilagig übereinander gestapelt. Platz ist schließlich in der kleinsten Hütte. Wir schaffen das. Bald aber wird es im Wohnzimmer laut. Die 50 streiten sich vor dem Fernseher, welches Programm angeschaut werden soll. Die ersten werden schon handgreiflich. Auch vor der Toilette gibt es Rangeleien, weil 15 gleichzeitig dringend müssen. In der Toilette versuchen derweil 25 in der Küche versuchen derweil 25 meiner Gäste mit 5 Töpfen und 3 Pfannen auf meinem 4-Platten-Herd 15 verschiedene Nationalgerichte zu kochen. Die ersten Scheitel werden gerade mit Hilfe meiner Pfannen neu gezogen. In den Schlaf- und Gästezimmern herrscht Gekreische, Füße stampfen und die ersten Messer werden gewetzt, weil der Verteilkampf um ein Bett, die Gästecouch und 2 Luftmatratzen eingesetzt hat. Schließlich naht die Nacht. Ich brauche dringend frische Luft, nichts wie raus in die stille Beschaulichkeit meines Gärtchens. Aber auch dort fliegen schon die Fäuste, meine Zaunlatten und Gartenpfosten werden als Waffen geschwungen. In einer Ecke sehe ich, wie einer den Hahn seines Revolvers spannt. Denn die 75, die gerade nicht am Fernseher, in der Küche, vor der Toilette, im Schlaf- oder Gästezimmer am Klären ihrer Bedürfnisse sind, die klären gerade, wer von ihnen es sich auf den 2 Liegestühlen im Garten bequem machen darf. Wir können das Szenario jetzt noch 2 Wochen oder auch 4 Monate gedanklich fortsetzen. Und ich bitte euch, versetzt euch möglichst mitfühlend und barmherzig in die Lage des liebevollen und gastfreundlichen Hausherrn. Und stellt euch vor, in den kommenden Wochen stellen sich von den eingeladenen 10.000 Notleidenden noch weitere 500 ein. Ich denke, ich kann an dieser Stelle einen Schnitt machen. Wer so handelt, der liebt nicht. der hilft auch nicht. Der vermehrt vielmehr Chaos und Unfrieden ins nahezu Grenzenlose. So etwas kann nicht von Gott gewollt sein, denn Gott will Frieden und nicht Chaos und Bürgerkrieg. Schon allein deshalb sollte es für jeden denkenden Christen Menschen von vorneweg klar sein, ohne dass er dazu nur ein einziges Mal zusätzlich ins Wort Gottes schauen muss, so etwas kann nur von der Macht der Finsternis kommen, von Satan, vom Teufel. Denn der Teufel ist der Diabolos, der Durcheinanderbringer, der Unruhestifter seinem innersten Wesen nach. Wenn der ein solches Chaos sieht, der reibt sich begeistert die Hände. Und in Deutschland reibt er sich in diesen Tagen gewaltig die Hände. Damit zu dem, was Gottes Wort wirklich sagt. Worin liegt denn der grundsätzliche Irrtum derer, die bei der derzeitigen Invasion nach Deutschland mit Argumenten wie Nächstenliebe oder dem barmherzigen Samariter kommen? Diese Menschen begehen einen sogenannten Kategorienfehler. Ich habe den Begriff mal an die Wand geworfen. Den dürft ihr euch durchaus merken, denn solche sogenannten Kategorienfehler sind weit verbreitet, sogar überraschend in der Wissenschaft, obwohl dies definitiv besser wissen müssten, und stiften in der Regel eine Menge Verwirrung. Häufig werden sie auch ganz bewusst eingesetzt, gerade auch in der Wissenschaft, um Behauptungen scheinbar zu beweisen und andere gezielt für dumm zu verkaufen. Ich weiß immerhin in der Evolutionslehre auf Mikroevolution, Makroevolution, muss ich nichts weiter im Moment dazu sagen, typischer Kategorienfehler. Ich veranschauliche es heute gern an einem anderen Beispiel, was ein Kategorienfehler ist. Wenn ich eine Aussage, die in einem bestimmten Zusammenhang gilt, auf einen komplett anderen Zusammenhang übertrage und so tue, als würde er dort genauso gelten. Stimmt aber nicht. Beispiel. Nehmen wir an, ich hätte vor 20 Jahren unsere Kinder, als sie noch klein und süß waren, jetzt sind sie nur noch süß, losgeschickt, um 5 Brezeln und 10 Wecken zu kaufen. Sie ziehen los mit dem Geldbeutel, mit der Einkaufstasche und kommen zurück nach 20 Jahren. Im schicken roten Ferrari fahren sie vor. Ich frage sie, um Himmels Willen, wo wart ihr denn so lange? Was habt ihr bloß gemacht? Sie antworten ganz cool, wir haben ein weltweites Handelsimperium in Sachen Backwaren aufgebaut. Dazu hast du uns doch losgeschickt. Ich staune und überlege. Von Backwaren habe ich tatsächlich geredet. Brezeln und Wecken gehören zweifellos zu den Backwaren. Geld habe ich ihnen auch gegeben, um Handel ging es auch. Bei uns bezahlt ja nicht das Landratsamt. Also mit dem Geld und den Backwaren haben sie recht. Aber hatte ich sie tatsächlich zum Aufbau eines weltweiten Handelsimperiums losgeschickt? Definitiv nein. Sie sollten 5 Brezeln und 10 Wecken kaufen. Ein ganz exakt begrenzter Auftrag. Und sie haben diesen Auftrag auf eine komplett andere Ebene übertragen. Kategorienfehler. Versteht ihr, liebe Geschwister, das biblische Gebot der Liebe, der Bruderliebe, der Nächstenliebe und auch der Feindesliebe, einschließlich des Beispiels vom barmherzigen Samariter, betrifft die Ebene der persönlichen Begegnung. Wir sollen als Menschen jedem anderen in Liebe begegnen, ganz ohne Zweifel. Dieses Liebesgebot in all seinen Schattierungen sagt aber rein gar nichts darüber, ob und in welcher Zahl ein Volk Fremde in seinem Land aufnehmen muss. Kategorienfehler. Denn das Erste ist eine Frage der persönlichen Begegnung, der persönlichen Beziehungsebene, und das Zweite ist eine Frage der politischen Ebene. Zwei vollkommen verschiedene Dinge. Sag immer, wer das eine mit dem anderen in einen Topf schmeißt, der verwechselt Äpfel mit Goldhamstern. Man sollte vernünftigen Menschen zutrauen, dass sie Äpfel von Goldhamstern unterscheiden können. Und Jesus hat im Gleichnis vom barmherzigen Samariter von einem gesprochen, der unter die Räuber gefallen war. Er hat definitiv nicht davon gesprochen, dass wir unser Land von einfallenden räuberischen Horden ausplündern lassen müssten. Ich sage es bewusst in dieser Formulierung. Wir müssen differenzieren. Ihr wisst, ich lege großen Wert auf maximale Differenzierung. Ganz gewiss gehören nicht alle, die in diesen Tagen zu uns kommen, zu räuberischen Horden. Aber wenn wir sehen, was und wie und in welchem Stil sie gewaltsam zum Teil und zum großen Teil in unser Land einfallen, dann ist diese Formulierung nicht völlig falsch. Und wenn wir noch das dazu nehmen, was in den Medien nicht berichtet wird, wenn nur ein Teil von dem stimmt, was man sonst im Internet mitbekommt, dann ist dieser Begriff vielleicht berechtigter als die meisten, die nur aus dem Fernsehen und der Zeitung informiert sind, für möglich halten. Aber wir differenzieren. Wir wollen nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt bestimmt auch die, die wirklich asylbedürftig sind. Gerade am Gebot der Feindesliebe sehen wir den Unterschied sehr deutlich zwischen der persönlichen und der politischen Ebene. Auch das Gebot der Feindesliebe besagt keineswegs, dass wir dem Bösen freien Lauf lassen müssten und dem Bösen ungewehrt freie Bahn machen müssten. Das sehen wir bei Gott selber. Liebt Gott die Feinde? Müssen wir nicht lange überlegen, selbstverständlich liebt Gott jeden Menschen, auch die Feinde. Dennoch hat er Israel nicht nur das Recht zur Verteidigung gegeben mit Waffengewalt gegen eindringende Feinde, er hat auch Kriege befohlen, aktive Kriege. Er straft und richtet den Sünder unter Umständen mit dem Tod. Die Feindesliebe, weil die sich auf einer ganz anderen Ebene abspielt, bleibt davon unberührt. Denn Gott liebt auch den Feind, den er, weil er Böses tut, mit dem Schwert bestrafen muss. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und wer meint, das eine hätte mit dem anderen zu tun, der muss sofort das gesamte Justizsystem abschaffen, denn dann sollen wir doch alle lieben. Ja? Gilt übrigens auch fürs Neue Testament. Wir haben als Lesung Römer 13 die Verse 1 bis 4 gehört. Gottes Wort stellt hier fest, die Obrigkeit hat das Schwert. Die Obrigkeit hat das Schwert, denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Martin Luther hat mehrere Schriften zu diesem Thema verfasst, unter anderem auch zur Frage, ob Kriegsleute in seligem Stande sein können. Kann man als Christ Kriegsdienst ausüben? Luther hat die Frage klar bejaht. Und Luther hat noch verschiedene andere Schriften dazu verfasst über gerechte und ungerechte Kriege und so weiter. Und er hat in all diesen Schriften ausgeführt, dass die Obrigkeit selbstverständlich nicht nur das Recht, sondern die gottgegebene Pflicht hat, ihr Volk vor Feinden zu schützen. Und deshalb gibt es auch von Rechts wegen, auch von christlichem Recht und Ordnung wegen Soldaten, die ein Land gegen Feinde von außen schützen. Wer in diesem Zusammenhang mit der Feindesliebe argumentiert, der zeigt, dass er nicht weit denken kann. Auch und erst recht nicht biblisch. Ein christlicher Pazifismus kann sich auf Gottes Wort definitiv nicht gründen. Sonst hätte Paulus schreiben müssen, die Obrigkeit trägt Samthandschuhe, um das Böse zu hätscheln und zu tätscheln. Steht in meiner Bibel aber nicht da. Da steht, die Obrigkeit hat das Schwert und mit dem Schwert wird getötet. Ganz klar. Wenn ein Christ meint, sich, seine Frau, seine Kinder widerstandslos missbrauchen und abschlachten lassen zu müssen, mag er das tun. Es gilt ganz bestimmt und ganz ausdrücklich nicht für den Staat. Es gilt auch nicht fürs Persönliche. Es gilt aber erst recht nicht für den Staat. Es wäre pure christliche Schwärmerei. Der Staat hat vor Gott die Pflicht, sein Volk vor dem Bösen zu schützen, notfalls auch mit Gewalt. Ich fasse diesen ersten Teil zusammen. Weder das Gebot der Liebe allgemein, noch das der Nächstenliebe und auch nicht das der Feindesliebe verpflichtet uns, in unser Land einströmende Massen willkommen zu heißen. Und schon gar nicht, wenn sie das mit Gewalt tun und unter Missachtung unserer Gesetze und Ordnungen. Und ich verweise dazu nur auf das, was Thomas de Maizière, Minister, in diesen Tagen auch zum Verhalten etlicher, vielleicht sogar vieler Zuwanderer zu sagen hatte. Und er erwähnt als Politiker auch nur die politisch korrekte Spitze des Eisbergs, dürfte sicher sein. Wenn sie mit Gewalt kommen, wenn sie unter Missachtung unserer Gesetze und Ordnungen kommen, dann sind sie eher als Feinde, denn als notleidende Flüchtlinge wahrzunehmen. Damit kommen wir zum nächsten Schlagwort, das uns heute von christlicher Seite aller Orten um die Ohren gehauen wird, dem Fremden. Was sagt die Bibel zum Fremden? Habe ich auch dazugelernt. Ich bin eigentlich von Haus aus kein klassischer Alttestamentler, habe vielmehr in meinem Leben übers Neue Testament gepredigt und habe mich erst in den letzten 2 Wochen so richtig intensiv auch mit der Frage des Fremden im Alten Testament beschäftigt. Wobei aus dem Gespür raus, wenn man die Bibel kennt, weiß man trotzdem ungefähr, wohin der Hase läuft. Aber es ist interessant, es am biblischen Befund ganz exakt belegen zu können. Ich hätte nicht gedacht, dass die Bibel so unglaublich differenziert und so glasklar in diese Situation hineinspricht, wie sie es tatsächlich tut. Zunächst, was sagt die Bibel zum Fremden? Zu meinem fassungslosen Erstaunen. Und ich muss eigentlich dazu setzen, zu meinem nicht geringen Empören. Gibt es tatsächlich Christen, die dazu auch das Neue Testament zitieren? Zwar sogar zum Teil von recht hochrangiger Stelle. Sie weisen darauf, dass wir als Christen Gäste und Fremdlinge auf dieser Erde sind. Jetzt darf ich fast nicht sagen, ich sage es trotzdem, da geht mir als Theologe das Messer in der Tasche auf, wenn ich sowas höre. Warum? Weil das wieder ein ganz besonders brutaler Kategorienfehler ist. Aber ein so offensichtlicher, dass man ihn eigentlich keinem Christenmenschen zutrauen sollte und schon gar nicht irgendwelchen Theologieprofessoren. Denn in welchem Sinne redet das Neue Testament davon, dass wir Gäste und Fremdlinge sind? In einem ganz geistlichen Sinne, in einem rein und ausschließlich geistlichen Sinne. Paulus zum Beispiel hatte das römische Bürgerrecht. Er war politisch betrachtet alles andere als ein Fremdling im Römischen Reich. Er hatte ein Bürgerrecht, um das ihn 99% der Leute, die im Römischen Reich gelebt haben, beneidet haben, sich alle 10 Finger abgeschleckt hätten. Sie hätten dieses politische Bürgerrecht des Paulus auch. Aber darum geht's hier gar nicht. Der Paulus war trotzdem ein Gast und Fremdling auf dieser Erde. Denn es geht ums geistliche Bürgerrecht. Und das haben wir als Christen nicht hier. Wir sind nicht Deutsche oder Holländer oder sonst was. Wir sind Christen. Wir haben unser Bürgerrecht im Himmel bei Jesus. Geistlich betrachtet sind wir hier auf dieser Erde nur Nichtsesshafte und Durchreisende. So wären übrigens auch die griechischen Worte im Neuen Testament viel besser übersetzt. Fast alle griechischen Worte, die die Bibel, das Neue Testament in diesem Zusammenhang verwendet, haben mit dem, was vom Fremden die Rede ist, eigentlich nichts zu tun, sondern meint die Nichtsesshaftigkeit, das Außerhausessein, weil unser Haus beim Vater im Himmel ist. Nichtsesshaft, Durchreisende. Der Begriff Fremdling kann übrigens auch im Neuen Testament gar nicht in diesem heute relevanten politischen Sinne gemeint sein. Warum? Wieder eine ganz einfache Frage biblischer und geistlicher Logik. Kann gar nicht. Völlig ausgeschlossen. Denn die christliche Gemeinde ist im Neuen Testament eine verfolgte Minderheit. Sie besitzt nicht das geringste politische Mitspracherecht. Sie hat nicht die allerwinzigste gesellschaftspolitische Gestaltungsmöglichkeit. Die Frage des Fremden, wie der in einer politischen Situation behandelt wird oder nicht, ist bei dem Neuen Testament komplett außen vor. Der Blick des Neuen Testaments ist im Wesentlichen weggerichtet. Im Wegsehen, so wörtlich auf Jesus Hebräerstelle. Wegsehen, ganz wörtlich. Weg von den politischen und gesellschaftspolitischen Ereignissen auf dieser Erde hin auf den wiederkommenden Herrn und unsere Zukunft in der himmlischen Herrlichkeit. Das ist die Blickrichtung des Neuen Testaments. Ganz anders sieht das im Alten Testament aus. Da haben wir ein Volk. Ja? Im Neuen Testament ist die christliche Gemeinde ja kein Volk, die ist zerstreut, Diaspora. Alten Testament ganz anders. Das sagt uns nun tatsächlich einiges über den politischen Umgang mit dem Fremdling. Sehr differenziert, sehr deutlich. Nur fällt das in den deutschen Übersetzungen nicht auf. Das Alte Testament redet nämlich von zwei Arten von Fremden. Und Luther hat, soweit ich sehe, versucht, einigermaßen konsequent durchzuhalten, diese Unterscheidung in der Unterscheidung von Fremdling und Fremder. Elberfelder unterscheidet manchmal zwischen Fremder und Ausländer, hält diese Unterscheidung aber nicht durch, habe ich deshalb weggelassen. Für uns sind diese sprachlichen Differenzierungen im Deutschen nicht wirklich erhellend. Denn ob Fremdling oder Fremder oder Ausländer, das ist für uns mindestens im Umgangssprachlichen eigentlich Jacke wie Hose, plus minus. Da fangen jetzt vielleicht die Philosophen an, Bedeutungsunterschiede herauszuarbeiten, aber der Normalsterbliche sieht das alles gleich. Aber in der Bibel bezeichnen die hier jeweils im Hebräischen und Griechischen verwendeten und unterschiedenen Begriffe einen gigantischen Unterschied. Man kann es nicht anders sagen, einen gigantischen Unterschied. Da ist zunächst der Fremdling, der im Hebräischen Ger genannt wird. Sagt uns ohne gute Hebräischkenntnisse erstmal auch nichts. Es wird ganz anders, wenn wir jetzt die griechische Übersetzung des Alten Testaments dazu nehmen, die Septuaginta. In der wird das hebräische Wort Ger nämlich durchgängig, plus minus durchgängig, mit dem Wort Proselyt wiedergegeben. Und jetzt müsste es mindestens bei manchen von uns schon Klick machen. Der erste Groschen müsste eigentlich jetzt schon fallen. Warum? Was ist ein Proselyt im Judentum? Das ist ein Heide, einer aus den fremden Nationen, der ganz und gar zum Judentum übergetreten ist, voll und ganz. Das heißt, das hebräische Wort Ger würden wir heute viel eher wiedergeben im alttestamentlichen Zusammenhang mit dem Stichwort Jude mit Migrationshintergrund. Das ist der Geher, der Jude mit Migrationshintergrund. Das hat mit dem, was wir unter einem Fremden verstehen, gar nichts zu tun. Von diesem Geher, Fremdling, Juden mit Migrationshintergrund, fordert Gott totale Integration. Totale Integration. Auch totale religiöse Integration. Einschließlich der Beschneidung des ganzen Hauses sehen wir schon bei Abraham. Als Abraham das Gebot der Beschneidung bekommt, heißt es, auch den Fremdling in deiner Mitte. Beschnitten mit allen Männlichen ab dem achten Tag. Auch beim Passafest, weil es so wichtig ist, führe ich das an einigen Beispielen aus. Am Passafest zunächst stellt 2. Mose 12, Vers 43 dazu fest, kein Fremder soll davon essen. Fremde bleiben draußen, Passafest. An dieser Stelle neutraler Begriff im Hebräischen, eigentlich wörtlich nur der Fremdgeborene. Denn die Öffnung ist da. Denn Gottes Wort fährt fort, wenn sich aber ein Fremder, und jetzt kommt der Proselyt, bei dir aufhält, nämlich im Sinne von ständig bei dir wohnt. Und dem Herrn das Passa feiern will, so soll bei ihm alles Männliche beschnitten werden und dann komme er herbei, um es zu feiern und er soll sein wie ein Einheimischer des Landes. Wir halten fest, es geht nicht nur um eine individuelle Entscheidung, die kennt das Alte Testament nicht. Das Familienoberhaupt muss mit Mann und Maus, mit Kind und Kegeln sich den Geboten und Ordnungen Gottes unterstellen. Und dann gilt er wie ein Einheimischer. Dann gilt, ein Gesetz soll gelten für den Einheimischen und für den Fremdling, der sich mitten unter euch aufhält. Aber an dieser Stelle ist nicht vom durchreisenden Fremdling die Rede, auch nicht von einem Asylanten, der sich für eine begrenzte Zeit im Land aufhält, sondern hier ist die Rede von dem, der sich ganz und verbindlich und dauerhaft dem Volk Gottes angeschlossen hat und ständig in Israel wohnt. Im Blick auf diesen Juden mit Migrationshintergrund mahnt Gottes Wort noch viele Male, ein und dieselbe Ordnung soll für euch sein, sowohl für den fremden Geher als auch für den Einheimischen des Landes. Eine Ordnung. Dieser Fremde, der sich ganz dem Volk Gottes angeschlossen hat, soll komplett gleich behandelt werden wie jeder Jude im Volk Israel auch. Kein Unterschied. Bläut Gott seinem Volk immer wieder ein. Nur weil der eine andere Hautfarbe hat, eine andere ethnische Herkunft, darfst du keinen Unterschied machen. Soll ein Gesetz, eine Ordnung gleich gelten. Ganz unmissverständlich zeigen das auch die weiteren Anordnungen etwa zum Sabbatgebot. 2. Mose 20, du sollst am Sabbat keinerlei Arbeit tun und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt, wieder der Geher bzw. der Proselyt. Und von diesem voll integrierten Fremden redet die Bibel freundlich und mahnt ihn zu lieben. Und da jetzt auch logischerweise das Wort aus 2. Mose 22, den Fremdling sollt ihr nicht bedrücken. Genau von diesem Fremdling die Rede. Oder der Herr liebt den Fremden, genau wieder von diesem Fremden die Rede. Der, der sich voll und ganz ins Volk Israel integriert hat, auch religiös, der soll behandelt werden wie der Einheimische. Aber eben auch nur der. Eben auch nur und ganz ausdrücklich, 3 Ausrufezeichen, eben auch nur der. Von diesem Geher, hebräisch, dem Juden mit Migrationshintergrund unterscheidet das Alte Testament ganz messerscharf den wir eigentlich als Fremden bezeichnen, den Nöchar, ein anderer hebräischer Begriff. Das ist der Fremde, der sich nicht oder nicht vollständig integriert hat. Und von diesem Fremden, vom Nöchar, redet die Bibel komplett anders. Komplett anders. Dieser Fremde wird distanziert bis feindlich wahrgenommen. So heißt es von diesem Fremden von David im Psalm 144,7, strecke deine Hand aus von der Höhe, nämlich Gott soll seine Hand ausstrecken von der Höhe, reiße mich heraus und rette mich aus großen Wassern, aus der Hand der Söhne der Fremden. Das sind jetzt die Nechar, die Fremden. Das sind die Feinde. Es ist auch hier interessant, das griechische Wort anzuschauen, das die Septuaginta, die griechische Übersetzung, an dieser Stelle praktisch durchgängig gebraucht, der Halotrios, griechisch. Das kennen wir als Fremdwort. Halotria treiben, nicht wahr? Schabernack, nicht böse, aber der Halotria treibt, der macht Schabernack, der tut das Unpassende. Ja? Das ist der Hintergrund. Und von daher kennen wir auch den Halotri. Im Umgangssprachlichen eher so eben der Leichtlebige, der Unfug treibt, aber eben auch der das Unpassende tut. Und das ist das Stichwort. Der Halotri, das ist der Fremde, der Unpassende, der nicht zum Volk Israel passt, weil er sich nicht integriert hat und damit immer der Fremde und der Außenseiter bleibt. Und bei unserem Bundespräsidenten ist gut, genau hingehört zu haben, wenn er dieser Tage sagt, die Herausforderungen werden größer als bei der Wiedervereinigung. Wie hat er es begründet? Damals war es die Herausforderung, dass zusammengewachsen ist, was zusammengehört, geschichtlich. Und jetzt soll zusammenwachsen, was eigentlich nicht zusammengehört. Das Fremde, das Unpassende soll zusammenwachsen. Dann ist aber die Frage, ob das Unpassende sich anpassen will. Ja? Darüber redet die Bibel genau, ganz deutlich, ganz klar. Sehr differenziert. Aber solange er eben noch nicht der voll integrierte, der angepasste Proselyt ist, sondern der Halotri, der Unpassende, bleibt er der Außenseiter, der Nicht-Dazugehörende und so wird er dann auch behandelt. Zu diesem Fremden hält Israel deutlich Distanz. So etwa Nehemia 9, Vers 2, und alle, die israelitischer Abstammung waren, da dürfen wir jetzt auch vom Gesamtkontext die Juden mit Migrationshintergrund dazu nehmen, die sind als Einheimische gezählt, sonderten sich ab von allen Söhnen der Fremden, den Halotris. Ging es um Buße. Ja. Der Charakter dieses Wortes Halotri als fremd und feindlich findet sich auch im Neuen Testament wieder. Hebräer 11, Vers 34, wo es von den großen Taten der Glaubenshelden heißt, sie haben der fremden Heere zurückgetrieben. Da ist jetzt politisch gemeint und dann ist aber der Halotri genannt. Ja? Fremde Heere, feindliche. Und im geistlichen Sinne in Kolosser 1, 21, die ihr einst entfremdet und Feinde wart. Nicht der Sinn von Gäste und Durchreisende auf dieser Erde, sondern Feinde Gottes. Durch die Sünde von Gott entfremdet, als er solche entfremdete Halotris ward, da hat er euch versöhnt. Dieser Fremde, der sich nicht vollständig, auch religiös, ins Volk Israel integriert hat, der ist vom Sozialwesen des Volkes Gottes ausgeschlossen. Explizit ausgeschlossen. Der ist vom Sozialwesen des Volkes Gottes ausgeschlossen. Der Halotri hat definitiv, explizit nicht die gleichen Rechte wie der Einheimische oder eben wie auch der Jude mit Migrationshintergrund. So etwa, sagt es uns 5. Mose 15, da geht es ums Erlassjahr. Gottes Wort hat ja eine ungeheure Dimension von sozialen Maßnahmen für sein Volk. Die meisten kennen wir gar nicht mehr, wären heute Gold wert, wir hätten sie wieder. Alle 7 Jahre soll man sich in Israel die Schulden erlassen. Das ist gewaltig, liebe Geschwister. Alle 7 Jahre bekommt jeder Jude die Chance, neu anzufangen. Nicht aber notwendigerweise der Halotri, der Fremde, der fremd bleibt. Über ihn lesen wir, der Jude soll seinen Nächsten und Bruder nicht drängen, das Geld zurückzuzahlen. Denn man hat für den Herrn einen Schuldenerlass ausgerufen. Den Ausländer, den Halotri, den magst du drängen. Explizit. Ganz explizite Unterscheidung. Ebenso im Blick auf die Zinsen, 5. Mose 23. Du sollst deinem Bruder keine Zinsen auferlegen. Dem Fremden, dem Halotri, magst du Zinsen nehmen. Zweierlei Recht. Weil es nicht das gleiche ist. Wir haben hier übrigens den exakten Gegensatz für den Juden mit Migrationshintergrund, denn in 3. Mose 25 geht es auch schon mal um die Zinsen. Und dann heißt es, wenn dein Bruder verarmt und seine Hand neben dir wankend wird, dann sollst du ihn unterstützen wie den Fremdling. Und jetzt aber der Proselyt, der Jude mit Migrationshintergrund, du sollst nicht Zins und Aufschlag von ihm nehmen. Also Gottes Wort macht einen messerscharfen, glasklaren Unterschied zwischen dem Fremden, der sich ins Volk Israel integriert hat, der Glied des Volkes Israel geworden ist, und dem, der sich nicht voll integriert hat. Der erste ist absolut gleich zu behandeln, wie jeder andere im Volk auch. Der zweite ist ein Fremder, vom Sozialwesen ausgeschlossen. Eindeutiger biblischer Befund. Und genau das ist ja der für unsere heutige Situation entscheidende Vergleichspunkt, wenn wir vom Fremden reden und unsere Kirchenleute so vollmundig die biblischen Worte vom Fremden in den Mund nehmen. Sie reden vom ganz falschen Fremden. Einem Politiker sehe ich das nach, der sich im Wort Gottes nicht auskennt. Theologen habe ich Schwierigkeiten, das nachzusehen. Da ist sehr viel Leichtfertigkeit, wenn nicht Böswilligkeit mit im Spiel. So dürfen wir mit dem Wort Gottes nicht umgehen. Genau hingucken. Das ist Theologie. Und genau das ist ja die heute diskutierte Frage. Sind wir vom Wort Gottes her verpflichtet, massenhaft Fremde bei uns aufzunehmen und ihnen mehr oder weniger dieselben Sozialleistungen zur Verfügung zu stellen wie unseren eigenen Volksgenossen? Gottes Wort sagt eindeutig glasklar, nein. Nein. Nein. Und wo Gott ein Volk diese Grenze missachtet, da baute etwa Salomo für seine Zuwanderergattinnen, ich formuliere sie mal so, Tempel für deren Götter. Und das kostete ihn dann 5/6 seines Königreiches, beziehungsweise seinen Sohn Rehabeam. Die 10 Nordstämme wurden ihm weggenommen. Strafe für eine nicht eingehaltene Grenze dem Fremden gegenüber. Sicher können wir die völlige religiöse Integration nicht auf unsere heutige Situation übertragen, 1:1. Israel war eine Theokratie. Das geistliche und das weltliche Recht waren eins, das gilt für uns in Deutschland explizit nicht. Aber gerade im Blick auf den Islam müssen wir ernst nehmen, dass der Islam eben auch als theokratische Religion, in der sich alles Allah zu unterwerfen hat, im wesensmäßigen Gegensatz zu unserer freiheitlich-demokratischen Rechtsordnung befindet. Da gibt es gar nichts zu diskutieren, das ist Fakt. Hundertprozentig klar und sicher. Da mag noch so viel dran gedreht und gewendet und gedeutelt werden. Jeder, der den Islam auch nur rudimentär kennt, weiß es. Der Islam per se ist mit unserer freiheitlich-demokratischen Rechtsordnung nicht zu vereinbaren. Punkt. Darauf will ich heute nicht weiter eingehen, vielleicht nächsten Sonntag. Für heute nur die Feststellung, der echte Muslim, der den Koran wirklich ernst nimmt, kann und will in unserem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat nicht integriert werden. Er kann und will es nicht. Er kann es gar nicht wollen oder können, denn sein Glaube steht dagegen. Da kommen wir den nächsten Sonntag zum Stichwort Wahrhaftigkeit schon nochmal drauf, denn da geht es um das. Der echte Muslim, der den Koran, der seine Religion ernst nimmt, muss die Umgestaltung unserer Gesellschaft und unserer Rechtsordnung im Sinne des Islam anstreben. Was am Ende zur Aufhebung der Trennung von Staat und Religion und zur Einführung der Scharia als Staatsrecht führt. Vorher darf der Muslim, der echte Muslim, überhaupt keine Ruhe geben. Das darf er nicht, sonst wird er seiner Religion und Allah ungehorsam. Und damit sind wir am Ende des Grundgesetzes, denn die Scharia und das Grundgesetz passen definitiv nicht zusammen. Es muss uns klar sein, wenn wir in diesen Tagen Unmengen an Muslimen in unser Land lassen. Der nicht voll integrierte Fremde wird in der Bibel als ernste Gefahr gesehen. Sein Überhandnehmen wird ausdrücklich als Strafe Gottes beschrieben. Das lesen wir etwa in Sprüche 5, die Verse 7 bis 10. Dort geht es im Zusammenhang um den Warnung vor Ehebruch. Nun denn, ihr Söhne, hört auf mich und weicht nicht ab von den Worten meines Mundes, sonst sättigen Fremde. Hallo, Dries. Sonst sättigen Fremde sich an deinem Vermögen und an deinem mühsam Erworbenen. Liebe Geschwister, als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, kann man überhaupt noch deutlicher zu diesem Thema in unsere heutigen Tage hineinreden, als dieses Wort es tut. Sonst sättigen Fremde sich noch an deinem Vermögen, an deinem mühsam Erworbenen. Weil unser Volk von Gott und seinem Wort abgefallen ist. Deshalb ernähren sich in unserem Land eingefallene Fremde von unserem Vermögen, von dem, was wir mühsam erworben haben. Genauso lesen wir es auch in Jesaja 1, Vers 7, war der Text vor der Predigt. Es ist ein Gerichtswort Gottes über sein Volk Israel. Euer Land ist eine Öde, eure Städte sind mit Feuer verzehrt, euer Ackerland, Fremde verzehren seine Frucht vor euren Augen. Und Jeremia 6, Vers 12, ihre Häuser sollen den Fremden zuteil werden. Liebe Geschwister, kann man deutlicher in unsere Situation hineinreden, als Gottes Wort es hier tut. Ihre Häuser sollen den Fremden zuteil werden. Dramatisch, aktuell. Wenn wir nur als Beispiel ans Hotel Hofgarten in Bad Buchau denken, wo die Pächterin samt ihren Angestellten vertrieben wird, damit Fremde darin wohnen. 1:1 die Situation, von der Jeremia spricht. 1:1. Oder an die Stadt Nienheim und weitere Orte. Das meiste bekommen wir gar nicht mit. Heute Morgen oder gestern habe ich sie im Internet gelesen. Irgendwo im Markgräflerland erstickt ein Bürgermeister im Shitstorm, so nennt man das heute. E-Mails, Telefonanrufen, wird aufs Übelste beschimpft. Vom Prinzip zu Recht, weil er den eigenen Leuten die Wohnungen kündigt, die in städtischem Besitz sind, damit Fremde darin wohnen. Geht gar nicht, auch nicht vom Wort Gottes her. Eine derartige Regierung macht Politik gegen ihr eigenes Volk und Land. geht gar nicht. Wenn einer freiwillig einen Fremden bei sich aufnimmt, ist das eine ganz andere Geschichte. Das werden wir nächsten Sonntag auch haben. Heute geht es mal um glasklare Grenzziehungen. Eure Häuser sollen den Fremden zuteil werden. Nicht ein einziger derartiger Fall, liebe Geschwister und liebe Gäste, kann politisch korrekt und geduldet sein. Geht gar nicht, dass eine Regierung ihre eigenen Angehörigen, für deren Nutzen und Wohl sie zu sorgen hat, auf die Straße setzt und kündigt zugunsten von Fremden. Geht gar nicht. Deshalb sage ich nochmal, muss ich mein Temperament ein kleines bisschen abklingen lassen, wer so eine Politik betreibt, der schürt Bürgerkrieg im eigenen Volk und Land. Der schürt Bürgerkrieg im eigenen Volk und Land. Da kann man eigentlich nur massivst empört sein. Und wir haben eine exakte Entsprechung der heutigen Vorgänge zu dem, was Gottes Wort als Gericht über ein gottloses Volk ankündigt. Wo ein Volk von Gott und seinen Ordnungen abweicht, da gibt Gott dieses Volk und sein Land und sein Hab und sein Gut den Fremden preis. Und unsere Regierung tut ein Übriges und wirft es ihnen noch hinterher. Ein Volk hat die Regierung, die es verdient. Gott sagt in Jesaja 3, Vers 12, auch ein Gerichtswort. Ich zitiere nach Luther: Kinder sind deine Gebieter, sind Gebieter deines Volkes, und Weiber herrschen über sie. Mein Volk, deine Leiter verführen dich und zerstören den Weg, den du gehen sollst. Jesaja 3, Vers 12, lohnt sich mal zu Hause nochmal nachzuschauen. Ein Volk hat die Regierung, die es aufgrund seiner Gottlosigkeit verdient. Umgekehrt ist, wenn ein Volk in den Geboten des Herrn wandelt und damit unter dem Segen Gottes steht, dann gilt: die Söhne der Fremden, und jetzt wieder ein anderer Begriff, die Fremdgeborenen, neutral, werden deine Mauern bauen und ihre Könige werden dich bedienen. Jesaja 60, 10. Und Jesaja 61, 5, dann werden Fremde dastehen und eure Schafherden weiden und Ausländer werden eure Bauern und Weingärtner sein. Wie gesagt, schon die Wortwahl ist hier anders. Hier ist nicht mehr vom feindlichen Halotri die Rede, sondern neutral vom Fremdgeborenen. Wenn ein Volk unter dem Segen Gottes steht, weil es Gott liebt und seine Gebote achtet, dann werden neutrale Fremde dem Wohl des Volkes dienen. Sie werden es nicht ausrauben und plündern, wie derzeit zum Teil unsere Supermärkte ausgeraubt werden und dicht machen müssen vor feindlichen Horden der Fremden, sondern dann werden die Fremden dazu da sein, den Wohlstand des Volkes zu mehren. Wir können das, denke ich, durchaus ein Stück weit vergleichen mit den 50er, 60er, 70er Jahren. Da blühte die deutsche Wirtschaft. Unser eigenes Volk war durch den Krieg personell geschwächt. Vor allem Männer haben zuhauf gefehlt. Und da kamen neutrale Fremde, Gastarbeiter ins Land. Sie haben als Fremde für den Wohlstand unseres Volkes gearbeitet. Sie wurden hoffentlich ordentlich und gut behandelt, so soll das sein in einem christlichen Volk und Land. Und sie konnten ganz biblisch auch Einheimische werden, die zwar von ihrer ethnischen Herkunft nicht zu unserem Volk gehören, die sich aber integrieren, unsere Sprache lernen, unsere Kultur achten, unsere Gesetze befolgen. Dann können sie die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen und dann gilt ganz biblisch gleiches Recht für alle und auch die Sozialleistungen gleichermaßen. Die doppelte Staatsbürgerschaft passt allerdings nicht dazu, denn die bringt keine wirkliche Identifikation zum Ausdruck. Da tanzt einer auf zwei Hochzeiten. Das ist nach dem Wort Gottes definitiv nicht vorgesehen. Es wäre biblisch völlig in Ordnung und politisch sinnvoll, bis auf wenige Ausnahmen vielleicht abgesehen, die Möglichkeit der doppelten Staatsangehörigkeit umgehend wieder abzuschaffen. Wer Deutscher sein will, egal mit welchem Migrationshintergrund, der soll dann aber auch ohne Wenn und Aber nicht nur die Rechten, die Sozialleistungen, sondern auch die ganzen Pflichten eines Deutschen auf sich nehmen und sich nicht noch ein Hintertürchen in unserer Gesellschaft offen lassen. Nun kann ganz zum Schluss, und dann sei der erlöst, liebe Geschwister, berechtigterweise die Frage aufkommen: können wir diese Ordnungen des Alten Testaments einfach so auf uns heute übertragen? Ja, denn zwar ist die Situation und Berufung Israels für sich genommen einmalig. Die können wir auf kein anderes Volk der Erde übertragen, aber zugleich hat die Berufung Israels eine Vorbildfunktion für alle Völker. Am Beispiel Israel sollen die Völker sehen, wie gut es einem Volk geht, das zum Herrn gehört, das seine Gebote achtet und unter seinem Segen wächst und gedeiht. Sollte Israel sich aber von seinem Herrn abwenden, dann sollen die Völker auch sehen, wo ein Volk hinkommt, das von Gott nichts mehr wissen will, das seine Gebote missachtet und störrisch und uneinsichtig auf eigenen Wegen geht. Das hat das Volk Israel bitter zu spüren bekommen und das bekommen wir in diesen Tagen bitter zu spüren. Und deshalb sage ich immer, der Blick auf die politischen Fehlentwicklungen ist nur der vordergründige. Der wirkliche Blick muss auf die geistlichen Fehlentwicklungen gehen. Buße tut Not in diesen Tagen. Buße, eine umfassende und wahrhaftige Umkehr zum lebendigen Gott. Eine solche Buße wird das Einzige sein, was die Not unseres Volkes dauerhaft wenden kann. Und um eine solche Buße lasst uns beten. Amen.